Die Hauptursache für die derzeitigen weltweiten Getreideprobleme: Durch den vergangenen Sonnensommer haben die Bauern eine extrem magere Weizenernte eingefahren. Das unter anderem in Deutschland wichtigste Getreide ist damit knapp geworden. Eine besondere Situation, sagt Abdulreza Abbasian, Ökonom der Welternährungsorganisation FAO in Rom. Das Marktjahr 2018-2019 war kein sehr gutes, besonders in Europa. In der EU hatten wir Dürre und deswegen hatten wir eine deutlich zurückgehende Produktion von Weizen. Das gleiche galt auch für Russland und die Ukraine. Und das alles hat dazu geführt, dass die weltweite Produktion nach vielen Jahren erstmals gefallen ist. Konkret bedeutet dies: Zum zweiten Mal in diesem Jahrzehnt nach 2012-2013 wird die Getreideernte nicht ausreichen, um den Bedarf weltweit zu decken. In diesem Agrarjahr, das vom vergangenen bis zum kommenden Sommer reicht, werden wahrscheinlich knapp 30 Millionen Tonnen Getreide mehr verbraucht als geerntet. An den Preisen lässt sich die Weizenknappheit nach dem Dürresommer bereits ablesen. Bei Brot- und Getreideerzeugnissen sind in Deutschland die Erzeugerpreise im Januar und Februar deutlich um 6,3% nach oben geschossen, so die Zahlen des Bundesverbands der deutschen Ernährungsindustrie. Weltweit, sagen Experten, würde die extrem schwache Getreideernte allerdings keine Hungersnöte auslösen. Die Speicher rund um den Globus seien gut gefüllt, in den Vorjahren sei die Getreideproduktion stets gestiegen. Europas größter Händler von Agrarrohstoffen, die Münchner BayWa, sieht den Klimawandel als ein Grund für die derzeitigen Probleme. Der vergangene Sommer, so Vorstandschef Lutz, sei kein Ausreißer gewesen. Es sei bereits das dritte und vierte Jahr in Folge, dass, Zitat, klimatische Kapriolen in Europa das Geschäft erschwerten.